Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas und zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fanden am 10. und 11. Juni in der Schweiz und Schweden Zusammenkunft, Foto- und Bücherausstellung und Filmvorführung und in Nigeria Vortrag und Filmvorführung statt. In den Ausstellungshallen waren die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Auch ihre unvergänglichen klassischen Werke und die Bücher und Fotos über das Zuze Korea waren zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die TVJK-Filme wie die Wissenschaftlerstraße Mide gezeigt. Auf den Veranstaltungen in der Schweiz und Schweden wurden die Glückwunschtelegramme an Genossen Kim Jong-un angenommen.